Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich könnte so heulen, ich könnte so heulen. Was in den USA los ist, das ist. Boah. Über 20 Kinder sind von einem Wahnsinnigen erschossen worden in einem Amoklauf. Der Täter ist auch erschossen worden und da fehlen mir wirklich die Worte und ich hoffe, dass die USA irgendwann mal dahinter kommt, diesen Artikelzusatz zu streichen, damit nicht jeder Idiot Waffen kaufen kann. Ich sage, mir fehlen die Worte und ja, wünsche euch allen erstmal einen schönen Tag, ne? In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.